Wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren? Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht.